HR2 Kultur Hörspiel. Berlin im Frühjahr 1931. Der junge Engländer Christopher dringt immer tiefer in die verschiedenen Gesellschaftsschichten Berlins ein. Mit Sally Bowles, Bobby und Fritz lernt er das ausschweifende Nachtleben der turbulenten Stadt kennen. Seine Englischschülerin Natalia Landauer hingegen macht ihn mit der jüdischen Haute-Volée Berlins bekannt. Hier trifft er auch auf ihren enigmatischen Cousin Bernhard. Er fühlt sich von dem geheimnisvollen Mann angezogen. Bei einer von Christopher arrangierten Begegnung zwischen Sally und Natalia kommt es zum Bruch mit Natalia. Zu unverschämt agiert Sally, zu unentschieden Christopher. Sally hat sich indessen ernsthaft in den Pianisten Klaus, mit dem sie zusammen im Lady Windermere auftritt, verliebt. Doch bricht Klaus ihr bald das Herz und Sally sucht wieder Trost in den Armen verschiedener reicher Liebhaber. Der junge Amerikaner Clive lädt Sally und Christopher sogar zu einer Weltreise ein, doch auch dieses Glück erweist sich als trügerisch und so stehen die beiden Liebessuchenden bald wieder alleine da, dafür aber mit 300 Mark. Ein kleiner Reichtum in diesen bewegten Zeiten, in denen die ökonomischen Verwerfungen in der Gesellschaft immer größer werden und Kommunisten und Nationalsozialisten um die Vorherrschaft auf der Straße und in den Köpfen kämpfen. Freuen können Sie sich jetzt auch auf die frisch eingespielte Hörspielmusik der HR Big Band und auf das wunderbare Schauspielerensemble, unter anderem mit Mathieu Carrière als Erzähler, Christopher Nell als Christopher, Laura Mehr als Sally Bowles, Matthias Bundschuh als Bernhard Landauer und vielen, vielen mehr. I am a camera. Ich bin eine Kamera. I am a camera with its shutter open. Ich bin eine Kamera mit offenem Verschluss. Quite passive. Ganz passiv. Recording, not thinking. Ich nehme auf, ich denke nicht. Recording the man shaving at the window opposite. Ich nehme den Mann auf, der sich gegenüber am Fenster rasiert. And the woman in the kimono washing her hair. Und die Frau im Kimono, die sich die Haare wäscht. Someday, eines Tages, all this will have to be developed. Muss das alles entwickelt werden. Carefully printed, fixed. Sorgfältig abgezogen, fixiert. Leb wohl, Berlin. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Christopher Isherwood. Aus dem Englischen von Katrin Passig und Gerhard Henschel. Musik von Jörg Achim Keller mit der HR Big Band. Regie Leonhard Koppelmann. Dritter Teil. Bernhard Landauer. Ja, bitte? Herr Ischiwu, Herr Ischiwu, ein Telefon für Sie. Wer ist es denn? Ein Herr. Aber er hat seinen Namen nicht genannt. Gut, danke. Eine geraume Weile war nun schon seit seiner letzten Begegnung mit Natalia vergangen. Immer wieder hatte er darüber nachgedacht, sie anzurufen. Aber meine Abneigung ist doch immer noch stärker als mein Wunsch, sie wiederzusehen. Als er schließlich anrief, erfuhr er, dass sie ins Ausland abgereist war. Auch Bernhard habe ich länger nicht gesehen. Umso überraschter war er nun, als er Bernhards Stimme am Telefon hörte. Ja? Christopher? Bernhard, Sie? Das ist ja eine Überraschung. Haben Sie Lust, mit mir heute Abend aufs Land zu fahren? Wir essen etwas und übernachten dort. Ja, aber wo geht es denn hin? Lassen Sie sich überraschen. Gut. Ich hole Sie mit dem Wagen ab. Gerne. Nun sagen Sie doch, wohin fahren wir eigentlich? Ja. Weihen Sie mich doch endlich ein. Sehr rätselhaft, was? Gegen 8 Uhr hatte er ihn in einem großen geschlossenen Wagen mit Chauffeur abgeholt. Sie fuhren über den Hohenzollern und Kurfürstendamm aus Berlin heraus, bis der Wagen langsamer wurde und vor der Mautschranke der AWUS-Autostraße hielt. Nun, wenn Sie es mir nicht sagen wollen, Ich weiß jedenfalls schon, dass wir nicht nach Moskau fahren. Mhm. Wir fahren in die entgegengesetzte Richtung. Manchmal sind Sie wirklich typisch englisch, Christopher. Merken Sie das eigentlich? Ich glaube, Sie bringen den Engländer in mir zum Vorschein. Soll ich das als Kompliment oder als Vorwurf verstehen? Als Kompliment natürlich. Der Wagen raste über die schwarze Avus in die grenzenlose Dunkelheit der Landschaft hinein. Riesige reflektierende Schilder glitzern für einen Augenblick im Scheinwerferlicht und erlöschen dann wie abgebrannte Streichhölzer. Schon jetzt war Berlin nur noch ein rötlicher Schein am Himmel, der hinter dem sich wieder schließenden Kiefernwald rasch verblasste. Der Scheinwerfer auf dem Funkturm ließ seinen dünnen Strahl durch die Nacht kreisen. Also gut, ich sage es Ihnen. Wir fahren zu einem Haus am Wannsee, das früher meinem Vater gehört hat. In England würden Sie sagen, ein Country Cottage. Mein Vater hat das Haus 1904 gebaut. Es sollte einem englischen Haus möglichst ähnlich sehen. Meiner Mutter zuliebe. Ein Cottage. Warten Sie ab, Christopher, warten Sie ab. Ich denke, es wird Ihnen gefallen. Der Wagen bog rechts ab und sie hielten vor einer großen Villa. Ein Diener in gestreifter Jacke öffnete die Tür. Sie folgten ihm in das ebenso luxuriöse wie elegante Haus mit seinen üppigen Teppichen, den gerahmten Stichen, dem polierten Silber und den herrlichen Seidenbezügen. Das Abendessen servierte der Diener im Speisezimmer. Nach dem Abendessen stiegen sie in den windigen Garten hinunter, bis sie über steinerne Treppenstufen zu einem Bootssteg gelangten. Am anderen Ufer Richtung Potsdam tanzen Lichter mit Kometenschweifen auf dem schwarzen Wasser. Als kleiner Junge bin ich am Abend auf diese Treppe hinuntergegangen und habe dann stundenlang hier gestanden. Wann war das? Das war im Krieg. Mein älterer Bruder war gefallen, gleich zu Anfang des Krieges. Oh. Später dann machten gewisse Konkurrenten meines Vaters Stimmung gegen ihn, weil seine Frau Engländerin war, sodass uns niemand mehr besuchen kam. Und das Gerücht umging, wir seien Spione. Schließlich wollten nicht einmal mehr die hiesigen Händler bei uns vorbeikommen. Das war alles ganz lächerlich und gleichzeitig ganz schrecklich. Dass Menschen zu solcher Bösartigkeit imstande sind. Ja, das sind sie, die Menschen. Mhm. Sie sagen es. Besonders an kalten Winterabenden habe ich hier gestanden und mir vorgestellt, ich wäre der letzte lebende Mensch auf der Welt. Na, ich war wohl ein seltsames Kind. Ich bin nie gut mit anderen Jungen ausgekommen, obwohl ich sehr gerne beliebt gewesen wäre und Freunde gehabt hätte. Vielleicht war das mein Fehler. Warum? Wieso meinen Sie, dass das ein Fehler war? Ich habe mich zu sehr um sie bemüht. Die Jungen haben das gemerkt und waren grausam zu mir. Objektiv betrachtet kann ich das sogar verstehen. Möglich, dass ich unter anderen Umständen selbst zur Grausamkeit fähig gewesen wäre. Schwer zu sagen. Kann man sich da je seiner selbst sicher sein? Nein. Nein, kann man nicht. Aber da ich nun einmal so war, ist mir die Schule eine Art chinesische Wasserfolter gewesen. Deshalb bin ich hier nachts gern allein an den See gegangen. Und dann der Krieg. Damals dachte ich, der Krieg dauert noch 10 oder 15 oder sogar 20 Jahre. Ich wusste, dass ich selbst bald einberufen würde. Ich nahm es hin. Es kam mir alles ganz natürlich vor, dass wir alle sterben sollten. Ich nehme an, so dachte man im Krieg ganz allgemein. Aber ich glaube, in meinem Fall kam noch etwas typisch Semitisches hinzu. Wie meine? Manchmal möchte man sich gewisse Dinge nicht eingestehen, weil sie der Selbstachtung abträglich wären. Ja, kommen Sie, Christopher. Lassen Sie uns umkehren. Ja, gerne. Mir wird auch langsam kalt. Das ist der Wind. Er weht hier oft sehr viel stärker als in der Stadt und kommt von Osten her. Ein wunderschönes Plätzchen. Ja, ja, das ist es. Nachdem mein Bruder gefallen war, verließ meine Mutter kaum noch das Haus und dieses Grundstück. Ich glaube, sie hat versucht zu vergessen, dass es ein Land wie Deutschland überhaupt gibt. Sie fing an, Hebräisch zu lernen und konzentrierte sich ganz auf alte jüdische Geschichte und Literatur. Das erscheint mir bezeichnend. Bezeichnend? Wofür? Für eine moderne Phase der jüdischen Entwicklung. Diese Abwendung von der europäischen Kultur und den europäischen Traditionen. Ich merke das bisweilen an mir selbst. Ich weiß noch, dass meine Mutter im Haus umherging wie eine Schlafwandlerin. Es tat ihr um jede Minute leid, die sie nicht mit ihren Studien verbringen konnte. Und das war furchtbar, weil sie da schon an ihrer Krebserkrankung litt. Sobald sie wusste, wie es um sie stand, wollte sie keinen Arzt mehr sehen. Sie fürchtete sich vor einer Operation. Als sie am Ende sehr starke Schmerzen hatte, nahm sie sich das Leben. Sie hatten wieder das Haus erreicht. Durch eine Glastür und einen kleinen Wintergarten gelangten sie in einen Salon. Der Diener hatte im offenen englischen Kamin ein Feuer angezündet. A big drawing room, full of jumping shadows from the fire, burning in an open English fireplace. Ach, hören Sie das. Sie übertragen die Meistersinger. Ich würde es bevorzugen, Ihnen zuzuhören. Wirklich? Wirklich. Sie fragen sich sicher, warum ich Sie hergebracht habe und Ihnen das alles erzähle. Ich bin froh, dass Sie es mir erzählt haben. Nein, Christopher, das stimmt nicht. Ich glaube, Sie sind einfach sehr höflich. Aber auch ein bisschen schockiert. Mit Ihrer englischen Privatschulerziehung finden Sie diese jüdische Gefühlsduselei ein bisschen abgeschmackt, nicht wahr? Bernhard, Sie fantasieren. Kann sein. Wissen Sie, warum ich Sie mit hierher genommen habe, Christopher? Und Ihnen das alles erzählt habe? Nein. Es ist ein Experiment. Ein Experiment? Mit mir? Nein, ein Experiment mit mir selbst. 10 Jahre lang habe ich zu keiner Menschenseele mehr etwas Persönliches gesagt, so wie heute Abend zu Ihnen. Können Sie sich an meine Stelle versetzen? Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? Und warum haben Sie es heute getan? Vielleicht ist es unmöglich, das zu erklären. Ich will es anders versuchen. Vielleicht kann man auf diese Weise Geister bannen. Geister? Ach, ich drücke mich sehr unverständlich aus. Nein. Klingt es absurd, wenn ich das so sage? Gar nicht, aber warum haben Sie gerade mich für Ihr Experiment ausgewählt, Bernhard? Wissen Sie, ich frage mich oft, warum Sie sich überhaupt mit mir abgeben. Manchmal habe ich nämlich das Gefühl, dass Sie mich eigentlich gar nicht unbedingt leiden können. Und da frage ich mich, warum Sie mich dann immer wieder einladen. Ich überlege, ob Sie recht haben. Ja. Und? Nein. Nein, jedenfalls nicht ganz. Es ist richtig, Sie haben etwas an sich, das mich anzieht und um das ich Sie sehr beneide. Und doch erregt genau diese Eigenheit auch meinen Widerwillen. So? Ja. Vielleicht liegt das ja nur daran, dass ich auch zu einem Teil Engländer bin und Sie für mich einen Teil meines Charakters verkörpern. Aber nein, das stimmt so auch nicht. Es ist alles nicht so einfach, wie ich es gerne hätte. Ah, ich bin eine ganz unnötig komplizierte Maschine. Aber das ist alles dummes, egoistisches Gerede. Christopher, Sie müssen mir verzeihen. Auf jeden Fall bin ich sehr dankbar, dass Sie mitgekommen sind, mein lieber Christopher. Ob es regnet, ob es hagelt, ob es schneit oder ob es blitzt, ob es dämmert, ob es donnert, ob es friert oder ob es schwitzt, ob es schön ist, ob es bewölkt ist, ob es taut oder ob es gießt, ob es rieselt, ob es nieselt, ob du hustest, ob du niest. An allem sind die Juden schuld. Die Juden sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind und sind dran schuld. Und glaubst du es nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld. Ach so! Ob der Dietrich richtig versteuert, ob die Dietrich Kopf bis Fuß, ob Okasa sich verteuert, ob ne Jungfrau sagt, ich tu's, ob es kriselt bei der Danat, ob ein Witz im Radio alt, ob die Garbun hohlen Zahn hat, ob der Kuss im Tonfilm knallt. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind und sind und sind dran schuld. Und glaubst du's nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld. Ach so. Dass der Schnee so furchtbar weiß ist und dazu, was sagt man kalt, dass dagegen Feuer heiß ist und dass Bäume stehen im Wald, dass ne Rose keine Zwiebel und das Schabefleisch geschabt, dass der Heine gar nicht übel und der Einstein ganz begabt. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind und sind dran schuld. Und glaubst du's nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld. Ach so. Zum Arzt, Sally. Genau, Fräulein. Nein! So geht das nicht weiter. Bitte, Sally. Er hat völlig recht. Lasst mich! Sally ging es sehr schlecht. Sie blieb den ganzen Vormittag am Bett, erbrach das Essen und beim Aufstehen kippte sie um. Ich habe nur zu viel getrunken. Es wird schon wieder. Am späten Nachmittag wurde sie ohnmächtig und sah danach so elend aus, dass Fräulein Schröder einen Arzt rief, ohne sie zu fragen. Der Arzt kam und blieb lange. Schließlich verließ er die Wohnung in größter Eile, ohne etwas zu sagen. Tja, Christopher, Darling, Fräulein Schröder, Fräulein Meier, man hat sich einen richtigen April-Scherz mit mir erlaubt. Was heißt das? Er sagt, ich krieg ein Kind. Ach du Schande. Oh mein Gott. Guck nicht so entsetzt, Darling, ich hab's ja mehr oder weniger erwartet. Von Klaus, nehme ich an. Ja. Was hast du denn jetzt vor? Kein Kind kriegen, natürlich. Kann der Arzt? Nein, macht er nicht. Ich habe ihn direkt gefragt. Er war ganz schockiert. Es sei strafbar. Ist es ja auch. Und nicht richtig. Das macht man einfach nicht. Ach was, so geht das nun auch nicht. Ich sagte, mein lieber Mann, was denken Sie denn, was aus dem armen Kind werden soll, wenn es zur Welt kommt? Sehe ich etwa aus wie eine gute Mutter? Ja, und was hat er gesagt? Er fand wohl, dass das nichts zur Sache tut. Ihm ist bloß an seinem guten Ruf als Arzt gelegen. Schön. Dann müssen wir eben einen ohne guten Ruf auftreiben. Ich kenne da jemanden. Also, die Freundin einer Freundin einer Freundin von mir, die hat auch mal in Schwierigkeiten gesteckt. Der Arzt war äußerst tüchtig, ein sehr kluger Mann, hat sie gesagt. Hoffentlich doch kein Jud. Natürlich nicht. Lassen Sie keinen von diesen Drecksjuden an sich ran. Na, wo denkst du hin? Die reißen sich um solche Aufträge, diese Viecher. Es gibt aber trotzdem ein Problem. Und, das wäre... Na, das wird vermutlich ziemlich teuer werden. Der muss einen Attest ausstellen. Das kostet schon mal als erstes. Was für ein Attest? Na, da das ihr der allgemeine Gesundheitszustand verbietet, ein Kind zu bekommen. Denn es ist legal. Ach. Wenn die Gesundheit der Frau gefährdet ist, darf man das machen. Das weiß ich ganz genau. Seit ungefähr 4 Jahren. Da haben sie den 218 ein bisschen geändert. Gesundheit? Mhm. Na, das stimmt ja sogar bei Ihnen. Wie bitte? Ich meine, das sehe ja sogar ich schon. Ja, und dann die Klinik und die Operation selbst. Also mit 250 bis 300 Mark muss man da schon rechnen. Na, Gott sei Dank haben wir das Geld von Clive, diesem Dreckskerl. Meiner Meinung nach sollte eigentlich Klaus... Chris, pass auf. Ich sage das nur einmal. Wenn ich dich dabei erwische, dass du Klaus von der Sache schreibst, verzeihe ich dir das nie. Und rede nie wieder ein Wort mit dir. Schon gut, natürlich nicht. War ja nur so eine Idee. Hallo, Darling. Wie du siehst, haben die mich noch nicht umgebracht. Komischer Ort, was? Ich wünschte, Klaus, der Dreckskerl, könnte mich so sehen. Das kommt davon, dass ich seine Gedanken nicht verstanden habe. Es war ein hübsches, sauberes und freundliches Zimmer mit Balkon. Fräulein Schröder und er hatten sie mit dem Taxi gebracht. Und er schaute am Abend nochmal bei ihr vorbei. Lying there in bed, without her makeup, she looked years younger. Like a little girl. Sie war leicht fiebrig und lachte viel. Ich hab denen hier übrigens erzählt, dass du der Vater bist. Das macht dir doch nichts aus, Darling. Nicht im geringsten. Es ist sehr schmeichelhaft. So ist es viel einfacher. Wenn gar niemand da ist, wundert man sich doch sehr. Und ich lege keinen Wert darauf, dass alle auf mich herabschauen und mich bemitleiden als das arme, betrogene Mädchen, das von ihrem Liebhaber sitzen gelassen wird. Das steht mir nicht besonders gut, oder? Also habe ich erzählt, dass wir furchtbar verliebt sind, aber entsetzlich arm, weshalb wir uns die Heirat nicht leisten können. Und wie wir davon träumen, dass wir beide eines Tages reich und berühmt sein werden und dann eine 10-köpfige Familie haben, zum Ausgleich für dieses eine. Die eine Schwester ist ganz schrecklich gerührt gewesen, das arme Ding. Sogar geweint hat sie. Heute Nacht, wenn sie Dienst hat, will sie mir Bilder von ihrem jungen Mann zeigen. Ist das nicht süß? Den Eingriff überstand sie gut und schon 2 Tage danach empfing sie den ganzen Tag über Freunde. Fritz Wendel, Bobby, Fräulein Meyer, Fräulein Schröder und einige andere, von denen keineswegs alle wussten, was eigentlich wirklich los war. Am Abend, bevor sie entlassen werden sollte, besuchte er sie noch einmal. She was alone and we sat together on the balcony. Es schien ihr ganz gut zu gehen. Ich habe der Schwester gesagt, dass ich heute außer dir niemanden sehen will. Oh, die Leute ermüden mich so. Soll ich auch lieber verschwinden? Ach nein, wenn du gehst, kommt doch nur eine von den Schwestern zum Schwatzen herein. Und wenn ich da nicht lebhaft und aufgeweckt bin, werden sie sagen, ich muss noch ein paar Tage in diesem Höllenloch bleiben. Und das ertrage ich nicht. Ja, das verstehe ich. Weißt du, Chris, irgendwie hätte ich das Kindchen ganz gern bekommen. Wäre wohl fabelhaft gewesen, eins zu haben. Die letzten 1-2 Tage habe ich so ungefähr gespürt, wie es sich anfühlt, wenn man Mutter ist. Und gestern Abend habe ich hier lange allein gesessen und dieses Kissen im Arm gehalten und mir vorgestellt, es wäre mein Kind. Und ich habe mich ganz wunderbar fern vom Rest der Welt gefühlt. Ich habe mir vorgestellt, wie es aufwächst und wie ich abends, nachdem ich es zu Bett gebracht habe, ausgehe und mit schmutzigen alten Männern schlafe, um Geld für sein Essen und seine Kleidung zu verdienen. Ja, ja, grinst du nur, Chris. So war es wirklich. Warum heiratest du dann nicht und kriegst eins? Ich weiß auch nicht. Irgendwie glaube ich nicht mehr so recht an die Männer. Was soll ich mit ihnen? Sogar du, Christopher, wenn du jetzt auf die Straße hinausgehen und von einem Taxi überfahren würdest, Natürlich täte mir das irgendwie leid, aber im Grunde genommen wäre es mir herzlich egal. Ach, na dann. Danke, Sally. Ich meine das natürlich nicht so, Darling. Oder jedenfalls nicht persönlich. Du darfst gerade nichts darauf geben, was ich sage. Mir gehen alle möglichen verrückten Ideen im Kopf herum. Vom Kinderkriegen wird man so furchtbar primitiv. Wie ein wildes Tier oder sowas, das ein Junges verteidigt. Das Problem ist nur, dass ich kein Junges zu verteidigen habe. Wahrscheinlich bin ich deshalb gerade so furchtbar gemein zu allen. Ach, Chris, Darling, sag, was geht dir gerade im Kopf herum? Ich muss daran denken, dass ich seit Weihnachten keine Zeile mehr geschrieben habe. Ach, wirklich? Ja. Das muss ich ändern. Es liegt wohl auch daran, dass ich mich hier in Berlin einfach zu sehr ablenken lasse. Vielleicht wäre es gut, Darling, wenn du einfach mal wegfährst. Ich habe auch schon daran gedacht, dass uns zwei in eine Luftveränderung mal guttun würde. Daran habe ich auch schon gedacht. Ich glaube, ich fahre ein paar Tage an die Ostsee. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Ich hatte mehr an Paris oder die Alpen gedacht. Vielleicht komme ich nach. Mal schauen. Aber wahrscheinlich bleibe ich doch einfach hier. Gut. Weißt du, ich glaube, uns beiden würde eine Pause auch mal ganz gut tun. Ich werde hier ganz glücklich sein. Bestimmt. Ich habe mich irgendwie an den Ort gewöhnt. Der Huber-Plan hat für Deutschen Reiches eine starke Entlastung verschafft. Für die private Wirtschaft aber haben die Wochen, in denen um diesen Plan gerungen wurde, ungeheuren Schaden angerichtet. In die Milliarden gehende Summen sind angesichts der Unsicherheit der Lage zurückgezogen worden. Auch heute ist eine volle Beruhigung der Lage noch nicht eingetreten. Wenn auch das Ziel sein muss, dass die deutsche Wirtschaft wieder dahin kommt, mit eigenen Mitteln zu arbeiten, so ist es doch jetzt notwendig, wenn nicht schwerste Störungen eintreten sollen, dass ein weiterer Geldabfluss unterbleibt. Trotz aller Bemühungen ist im Verlauf dieser Vorgänge eines der größten Bankinstitute, die Darmstädter und Nationalbank, DANAT, illiquide geworden. Die Reichsregierung erachtet es als ihre Pflicht, den großen Gefahren, die aus dieser Illiquidität drohen, zu begegnen. Es handelt sich nicht darum, das Vermögen der Bank zu retten, sondern darum, den Hunderttausenden von Kunden der Bank ihren Besitz zu erhalten und damit ihre Unternehmungen vor der Betriebseinstellung oder gar vor dem Untergang zu retten. Lassen Sie mich durch! Lassen Sie mich durch! Ich muss zum Schalter! Kannst du denn nicht sehen, geschlossen? Wie? Zu? Das gibt's doch nicht! Die Bank noch geschlossen? Ja, es ist ja... Die Welt am Abend! Die Dame hat es zu! Zusammenbruch! Regierung Brüning vor dem Aus! Welt am Abend! Welt am Abend! Danach... Nun, lies doch! Ich kann nichts sehen! Die Darmstädter und Nationalbank hat mitgeteilt, dass sie genötigt sei, ihre Schalter geschlossen zu halten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Die Reichsregierung wird aufgrund einer im Laufe des heutigen Tages ergehenden Notverordnung des Herrn Reichspräsidenten durch volle Garantieleistungen für alle Einlagen für eine ruhige Abwicklung der Geschäfte der Danat Bank Sorge tragen. Das verfluchte Geld, ich hab all mein Geld bei denen! Was soll ich denn nur machen? Die Danat ist bankrott. Der Mann hat recht. Verfluchte Juden. Halt doch den Mund, du. Da sind die Kapitalisten dran schuld. Nur die feinen Herren mit dem Monokel. Na und? Sind das etwa keine Juden? Die unterstützen doch das braune Pack. Halt's Maul, du. Hallo, lass das. Was soll das? Dir geb ich was. Nachdem er ein paar Wochen an der Ostsee verbracht hatte, kehrte er im Juli 1931 nach Berlin zurück. Die ganze Zeit über hatte er von Sally nichts gehört. Abgesehen von ein paar Postkarten, die wir in den ersten zwei Wochen meiner Abwesenheit gewechselt hatten. Als er zurückkam, war die ganze Stadt in Aufruhr. Fräulein Schröder? Herr Ishivu, was machen Sie denn hier? Na, ich habe Ihnen doch geschrieben. Ach ja, Sie kommen ja heute schon zurück, das habe ich ja ganz vergessen. Ja, macht ja nichts. Jetzt bin ich jedenfalls wieder da. Oh, sagen Sie mal, Herr Ishivu, wie finden Sie das eigentlich? Die haben die Danat dicht gemacht. Würde mich nicht wundern, wenn da Tausende ruiniert sind. Der Milchmann sagt auch schon, in 14 Tagen haben wir Bürgerkrieg. Ach, Fräulein Schröder, wir wollen den Teufel mal nicht an die Wand malen. Ach, Herr Ishivu, Sie kommen genau zur rechten Zeit wieder. Alles geht drunter und drüber. Wie meinen Sie das? Das Fräulein Meier ist in Holland und das Fräulein Bauls ist ausgezogen. Ausgezogen? Na ja, schon bald, nachdem Sie an die Ostsee gefahren sind. Wie überrascht Sie das? Ach, eigentlich nicht wirklich. Ich habe mit so etwas gerechnet. Ich verstehe ja auch gut, dass sie das getan hat. Ich konnte dir einfach nicht so behaglich machen, wie sie es mit Recht erwartete. Vor allen Dingen haben wir ja kein fließend Wasser in den Zimmern. Nun beruhigen Sie sich erstmal wieder, Fräulein Schröder. Dafür bin ich ja jetzt wieder da. Aber trotzdem, ich war so enttäuscht. Verstehe ich ja, Fräulein Schröder. Sie haben ja auch wirklich viel für Sie getan. Ah, da sagen Sie was, Herr Ishivu. Nein, Sie haben sich wirklich nichts vorzuwerfen. Da sagen Sie was. Ich muss aber sagen, das Fräulein Bauls hat sich sehr anständig benommen. Sie hat darauf bestanden, ihr Zimmer bis Ende dieses Monats zu bezahlen. Na, ihr wisst, das Geld, das stand mir ja auch zu, weil sie zu spät gekündigt hatte. Aber ich hätte das von mir aus natürlich nie erwähnt. Ach, sie war eine so reizende junge Dame. Wo ist sie denn hin? Haben Sie ihre Adresse? Ja, natürlich, Herr Ishivu. Und die Telefonnummer. Sie werden sie natürlich anrufen, nicht wahr? Sie wird sich ja sicher so darüber freuen, sie zu sehen. Ja, mal schauen. Ach, doch, doch, doch, da bin ich mir ganz sicher. Wissen Sie, die anderen Herren, die sind gekommen und gegangen, aber Sie waren ihr ein echter Freund, Herr Ishivu. Na, ich habe ja immer gehofft, dass Sie beide mal heiraten. Sie hätten so gut zusammengepasst. Sie hatten immer so einen judensoliden Einfluss auf sie. Tja. Und sie konnte sie doch auch ein bisschen aufmuntern, wenn sie sich zu tief in ihren Büchern und Studien vergraben haben. Ach ja, Herr Ichibu, lachen Sie ruhig. Man kann nie wissen. Vielleicht ist es ja auch noch nicht zu spät. Christopher? Ja? Schön, dass Sie wieder da sind. Bernhard, ja, seit ein paar Tagen. Und, war es schön? Ja. Na, Sie müssen unbedingt erzählen. Ja, es waren wirklich schöne Tage. Ja, hören Sie, erinnern Sie sich an ein gewisses Landhäuschen am Wannsee? Ja, natürlich. Gut, hätten Sie vielleicht Lust, heute Nachmittag ein paar Stunden dort zu verbringen? Ich kann Ihnen den Wagen schicken. Ich glaube, es wird ganz schön. Schon bald nach dem Mittagessen erschien das Auto, um ihn abzuholen. Es war ein herrlicher Nachmittag, heiß und sonnig. Im Garten wimmelte es von Menschen. Mehrere Paare tanzten zu der Musik einer kleinen Kapelle. Die meisten Gäste lagerten plaudernd auf Teppichen im Gras. Es war alles ganz ungezwungen. The footmen and the chauffeurs stand discreetly aside, watching their antics like the nursemaids of titled children. Ah, Christopher! Hallo, Christopher. Kommen Sie, da sind Sie ja endlich. Vielen Dank. Meine Güte, Sie sehen blendend aus, Bernhard. Ach, wirklich? Wenn ich mir das erlauben darf. Sie dürfen, Sie dürfen. Ja, Sie aber auch. Ja, ja, die gute Seeluft. Ja. Noch einmal besten Dank für die Einladung. Ach, lieber Christopher, ich bitte Sie. Schauen Sie lieber, wen wir hier haben. Oh, Natalia. Christopher, das freut mich aber sehr. Natalia, was soll ich sagen? Sieht sie nicht bezaubernd aus? Ich bin überwältigt. Hört schon auf. Cher Cousine, du kannst dir die Komplimente ruhig anhören. Dieses gelbe Kleid ist einfach hinreißend. Und den Strohhut hast du hoffentlich bei Landauer gekauft. Idiot. Entschuldigt mich. Christopher, wir sehen uns noch. Gewiss. Natalia, wo haben Sie denn die ganze Zeit gesteckt? In Paris. Das wussten Sie nicht? Nein. Auf Ehre? Ja. Ich habe immer auf Post von Ihnen gewartet und es kam nichts. Aber, Natalia, Sie haben mir nie Ihre Adresse geschickt. Doch, natürlich. Tja, dann habe ich den Brief nie bekommen. So? Allerdings war ich selbst auch verreist. Ach, Sie waren verreist. Tut mir leid, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Und was machen Sie in Paris? Ich? Ja, Sie, natürlich. Studieren Sie Kunst, so wie geplant? Aber natürlich. Gefällt es Ihnen? Wunderbar. Es ist alles ganz wunderbar. Ist Ihre Mutter auch dort? Ja, ja. Wohnen Sie zusammen? Ja, eine Wohnung. Ach, es ist einfach wunderbar. Und Sie müssen bald wieder zurück? Aber ja, natürlich. Morgen. Warum fragen Sie? Ach, nichts. Und? Unterhaltet ihr euch gut? Bernhard, da bist du ja wieder. Fräulein Landauer, Ihr Wagen wartet. Es ist schön hier bei dir, aber ich muss, wie ihr hört, leider los. Natalia. Ich bin eigentlich schon zu spät dran. Ach, bleib doch noch. Ich muss noch packen. Ich muss jetzt sofort los. Also dann, ihr zwei. Bernhard. Au revoir, ma chère. Schön, Sie gesehen zu haben, Christopher. Natalia. Leben Sie wohl. Ja. Ja? Sie hat mir nicht mal ihre Adresse gegeben. Warum sollte sie? Tja, ich weiß auch nicht. Traurig? Ich? Nein, ich glaube nicht. Natalia mochte sie sehr gerne. Aber dann muss irgendetwas vorgefallen sein. Sie hat mir nicht gesagt, was. Wahrscheinlich wissen Sie es. Ich kann es mir zumindest denken. Kaum zu glauben, dass diese zauberhafte junge Dame dasselbe strenge Schulmädchen von vor ein paar Monaten ist, nicht wahr? Was meinen Sie? Und dieses verträumte, selige Lächeln habe ich früher nie an ihr bemerkt. Das macht die Atmosphäre in ihrem schönen Garten. Die Federwolken, der blaue Himmel. Die Sonne, der See, die Musik. Ach, hören Sie schon auf, Christopher. Sie wissen ganz genau, dass es das nicht ist. Dafür kennen Sie die Frauen viel zu gut. Sie meinen, sie ist verliebt? Genau das meine ich. Ja. Kann schon sein. Und? Eifersüchtig? Ich? Nein, nein, gewiss nicht. Neidisch vielleicht. Kommt ins Wasser! Es ist so schön! Kommen Sie. Gehen wir ins Wasser, bevor Sie trübsinnig werden. Gehen Sie ruhig, das ist nichts für mich. Ach, kommen Sie schon! Nein, Christopher, seien Sie nicht so ein Spielverderber. Bernhard! Die meisten jüngeren Gäste badeten und planschten im schmutzigen Seewasser am Fuße der Steinstufen. He had a white, strangely innocent body, like a baby's, with a baby's round, slightly protruding stomach. He laughed and splashed and shouted louder than anybody. Wenn sich ihre Blicke trafen, machte er besonders viel Lärm. Oh, das Wasser ist wunderbar erfrischend. Kommen Sie, Christopher. Gleich. Oh, hoppla. Nicht so stürmisch. Verzeihung, Christopher. Hallo, guten Tag, ich heiße Jakob, Chirurg meines Zeichens. Und Sie waren noch mal? Christopher Isherwood. Herr Isherwood, sehr erfreut. Willst du mich nicht vorstellen? Meine reizende Begleitung? Melanie. Melanie, sehr erfreut. Sie sind der junge Engländer, der Natalia und der jungen Hippie Bernstein Englischunterricht gegeben hat? Ja, der bin ich. Ah. Wie geht es, Hippie? Gut. Ist sie da? Nein, die Bernsteins sind weg. Hallo, Lawrence. Hallo. Wie weg? Sie haben Berlin verlassen. Ja. Ach, warum denn? Na, Sie sind gut. Bei dem, was hier los ist. Es kann jeden Moment losgehen. Diese Abstimmung heute, unvorstellbar. Da stimmen die Kommunisten mit den Nazis ab, nur weil sie die Sozialdemokraten noch mehr hassen und verachten als die Nazis. Kurze Zeit nach dem Zusammenbruch der Darmstädter und Nationalbank gab es im August einen Volksentscheid über die Auflösung des Preußischen Landtages. Sowohl der Stahlhelm als auch die Kommunisten hatten sich für die Auflösung des Parlaments und den Sturz der Regierung stark gemacht. Die Entscheidung fiel an diesem Sonntag. Ich bin erst vor ein paar Tagen von der Ostsee zurück. Da war es ruhig. Ja, auf dem Land ist es noch ruhig. Aber das täuscht. Ja. Ich rechne jeden Tag damit, dass es Bürgerkrieg gibt. Aber dann ist es aus mit der Demokratie. Mit der ist doch sowieso nicht mehr viel los. Warum? Ja, schauen Sie sich das doch an. Hier die Rotfrontkämpfer, da die Sturmabteilung von Herrn Röhm. Wenn die erst einmal alle marschieren, ich sag's Ihnen, die hält so schnell keiner auf. Also, ich habe gehört, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, dass wenn es zum Aufstand kommt, die Kommunisten die Dächer besetzen werden, rings um die Rote Burg. Ach, glaube ich nicht. Aber wenn ich es doch sage. Und woher hast du das? Habe ich gehört. Sie haben Maschinengewehre, heißt es. Nicht viele, aber es würde reichen. Das ist ja schrecklich. Und Handgranaten. Mit denen halten sie die Polizei in Schach. Sie brauchen nur 3 Tage. Warum nur 3 Tage? Wie gesagt, habe ich ja nur gehört. Weiß ja nicht, ob das stimmt. Und was ist jetzt in 3 Tagen? Dann würde nämlich die Sowjetflotte im Handstreich Swinemünde einnehmen und dort Truppen anlanden, die für Entsatz sorgen. Und dann wäre die Sache klar. Das glaube ich nie und nimmer. Die Nazis sind viel zu stark. Stahlhelm, SA, Reichswehr, steckt doch alles unter einer Decke. Ich sage ja nur, was ich gehört habe. Aber ich frage mich, werden die anderen das zulassen? Die anderen? Wer? Na, Sie zum Beispiel, die Engländer. Oder die Franzosen. Jakob, Sie haben doch in Frankreich gearbeitet. Ja, aber die Franzosen kümmern sich nicht um uns. Sie können Deutschland nicht verstehen, weil die Franzosen nichts erlebt haben, was mit dem neurotischen Nachkriegsdasein der Deutschen vergleichbar ist. Als es dunkel wurde, brachten die Diener Gläser und eine riesige Schüssel Rotweinbowle heraus. Eine junge Frau sang eine melancholische russische Volksweise. Auf dem Rasen wurde es kühl. There were millions of stars. Draußen auf dem großen, still schwellenden See kreuzten die letzten geisterhaften Segel in der schwachen, unbeständigen Nachtbrise. Drüben in der Stadt wurden jetzt die Stimmen gezählt. I thought of Natalia. She has escaped. None too soon, perhaps. However often the decision may be delayed, all these people are ultimately doomed. Dieser Abend war die Generalprobe einer Katastrophe. It is like the last night of an epoch. Um 10:30 löste sich die Gesellschaft langsam auf. Schade, dass Sie schon gehen, Christopher. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, sehr. Vielen Dank noch einmal. Gern. Ich habe Ihnen einen Wagen kommen lassen. Der Chauffeur weiß Bescheid, wo er Sie hinfahren muss. Ja, dann... Sieg! Ja! Die Regierung ist stabil! Das Volksbegehren ist krachend gescheitert! Ach, was für ein Glück! Gott sei Dank! Zum Glück! Ja, Gott sei Dank! Na ja, für dieses Mal ist der Kapitalismus noch einmal gerettet. Fahren Sie gut. Danke. Gute Nacht, Christopher, und kommen Sie mich bald einmal wieder besuchen, ja? Thank you. Volksentscheid ist gefallen. Die stärkste Koalition aller oppositionellen Elemente, 9 Parteien, dazu Stahlhelm, Vaterländische Verbände und Reichslandbund, hat zusammen nur 37% der Stimmberechtigten an die Urne bringen können. Die große Mehrheit der Bevölkerung erhebt den Ruf nach Ruhe, Ordnung und Arbeit. Die Regierung muss diesem Ruf entsprechen. Die Entscheidung des 9. August stärkt die Zuversicht, dass die aufbauenden Kräfte die Oberhand behalten werden. Dieses Vertrauen wird sich im Inland wie im Ausland auswirken. Reichskanzler Brüning hat freie Hand für alle Schritte, die den lähmenden Druck gegenseitigen Misstrauens in Europa beseitigen. Es gilt, den guten Willen zu formen, den das Volk zum Ausdruck brachte, indem es die Parteifanatiker und Konjunkturpolitiker an der Urne allein ließ. Haben Sie schon gehört? Was? Also mit dem Volksentscheid? Ja, gut ausgegangen. Nee, mit dem Bülowplatz-Männig. Nein, was ist denn da passiert? Na, da haben sie heute Abend 4 Polizisten ermordet. Hinterrücks. Nein. Doch. Das waren die Roten, sag ich Ihnen. Aber wieso? Naja, da hat es ja schon die ganze letzte Zeit da immer wieder Rabatz gegeben. Vor der Zentrale der Kommunisten. Und gestern ist dabei einer von denen von der Polizei erschossen worden. Ein ganz junger, nicht mal 17 Jahre. Aber das war klar ein Unfall. Ich denke mir mal, dass das jetzt die Rache von den Roten gewesen ist. Stellen Sie sich das mal vor. Aus nächster Nähe haben sie den Polizisten von hinten erschossen. Feige Schweine. Der eine Polizist hat sich noch ins Babylon schleppen können. Bis ins Foyer von dem Kino hat er es noch geschafft. Dann ist er verreckt. Das ist schrecklich. Weiß man schon, wer es war? Nee. Das ist ein Fall für einen Buddha. Aber ein Kumpel, also ein Fahrer wie ich, der hat einen Draht zur Polizei und der hat mir vorhin gesagt, sie würden einen von den Roten verdächtigen. Einen gewissen Erich Mielke. Ja. Aber noch weiß man nichts Genaues. Gestern, am 9. August 1931, ist es in den Abendstunden auf dem Bülowplatz wiederum zu gewalttätigen Ansammlungen gekommen. 2 Polizeioffiziere wurden erschossen, ein Polizeioberwachtmeister schwer verletzt. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist die Polizei überzeugt, dass die Personen, die in letzter Zeit die Mordüberfälle auf Polizeibeamte verübt haben, in den Reihen des immer noch illegal bestehenden Rotfrontkämpferbundes zu suchen sind. Es gilt nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Hintermänner dieser Gruppe dingfest zu machen, denn die Polizei glaubt, Beweise dafür in der Hand zu haben, dass diese organisierte Mordgruppe von einer zentralen Stelle aus ihre Anordnungen empfängt. Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeipräsidium, Abteilung 1A, Zimmer 235C, Ausruf 552, sowie jedes Polizeirevier entgegen. Oh, hallihallo, grüß du, alter Dreckskerl. Hallo, Sally, Darling. Wie geht's? Ach, nicht so stürmisch, Darling. Du zerknitterst mir ja alles. Ich muss in ein paar Minuten los. Sallys neue Wohnung lag weit außerhalb des Zentrums in der Nähe vom Breitenbachplatz in einem Wohnblock mit 3-Zimmer-Wohnungen, der als Künstlerkolonie gedacht war. I had never seen her all in white before. It suited her, but her face looked thinner and older. Ihr Haar war anders geschnitten und in schöne Wellen gelegt. Im Wohnzimmer bestand eine Wand nur aus Fenstern. Es gab ein paar kirschrote Holzmöbel und auf dem niedrigen Divan lagen Kissen mit bunten Troddeln. Du siehst sehr elegant aus. Wirklich? Oh, Freddy, mein kleiner Liebling. Oh, du bist ja so süß. Küsschen. Ist deiner? Nein, er gehört Gerda, mit der ich mir die Wohnung teile. Kennst du sie schon lange? Erst 1-2 Wochen. Und wie ist sie so? Ganz nett. Höllisch geizig. Ich muss praktisch alles bezahlen. So hübsch hier. Findest du? Ja, es ist schon ganz ordentlich. Allemal besser als das Loch in der Nollendorfstraße. So, warum bist du ausgezogen? Hattest du Streit mit Fräulein Schröder? Nicht direkt. Ich konnte einfach ihr Geschwätz nicht mehr hören. Sie hat mich fast umgebracht mit ihrem Gerede. So eine öde alte Schachtel. Sie hält große Stücke auf dich. Moment, Darling. Hallihallo, wer ist da? Ja, ich bin's. Nein. Nein. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Raten soll ich? Erwin? Nein? Paul? Auch nicht? Ach, ich habe keine Lust auf solche Spielchen. Jetzt muss ich aber sausen, Darling. Ich bin schon fast 2 Stunden zu spät. Ja. Dann lass dich nicht aufhalten. Hast du einen neuen Freund? Hör auf zu grinsen. Eine geschäftliche Verabredung. Willst du nicht rangehen? Ignoriere es einfach. Und wann sehen wir uns wieder? Ach, ich weiß noch nicht, Darling. Bitte dräng mich nicht. Ich habe im Moment so wahnsinnig viel zu tun. Morgen bin ich den ganzen Tag auf dem Land und übermorgen wahrscheinlich auch. Ich melde mich. Tja, dann... Vielleicht gehe ich sowieso bald nach Frankfurt. Ich dachte, du wolltest das nochmal beim Film versuchen. Vielleicht, im Herbst. Erstmal ruhe ich mich gründlich aus. In jedem Fall scheinst du sehr gefragt zu sein, wenn ich das Telefon richtig interpretiere. Kann schon sein. Wahrscheinlich ist das wegen der vielen Monate bei Fräulein Schröder, wo ich nie eine Menschenseele gesehen habe. So, ich muss mir jetzt ein Taxi besorgen. Es ist schon furchtbar lästig, so weit draußen zu wohnen. Aber wahrscheinlich habe ich bald einen Wagen. Tja, dann werde ich mal... Darling, wie war es eigentlich an der Ostsee? Schön. Ich habe viel gebadet. Ja, das sieht man. Siehst gut aus, Darling. Seit wann bist du wieder da? Seit dem Tag vom Zusammenbruch der Danat. Oh, ja, schlimm. Naja, meine Freunde und mich betrifft das ja zum Glück nicht. Also dann, Darling, auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Wiedersehen, Sally. Viel Vergnügen. Herr Ishiwu, Herr Ishiwu. Nein, denken Sie nur, Herr Ishiwu. Was ist denn los? Fräulein Schröder war ganz außer sich. Sie hatte Besuch von Fräulein Kost erhalten und der Bote hatte einen Brief von Fräulein Meier aus Holland gebracht. Beides auf einmal ist wohl etwas zu viel in diesen unruhigen Zeiten. Beinahe hätte ich sie nicht erkannt. Die Kost. Eine ganz piekfeine Dame ist das jetzt. Ihr japanischer Freund hat ja einen Pelzmantel gekauft, einen richtigen Pelz. Ja, ich möchte nicht wissen, was er dafür bezahlt hat. Und ihre Schuhe, echtes Schlangenleder. Tja, da wird sie schon einiges für getan haben. Wie meinen Sie das, Fräulein Schröder? Jetzt tun Sie doch nicht so vornehm, Herr Ishiwu, als ob Sie das nicht wüssten. Das ist doch das einzige Geschäft, das heute noch gut läuft. Ich glaube, ich muss bald selber auf den Strich. Ach, Fräulein Schröder. Oder der Herr Hitler kommt endlich an die Macht, dann geht es uns allen besser. Glauben Sie mir, Herr Ishiwu, das hat er uns versprochen. Ach, und ich dachte, Sie hätten letztes Mal die Kommunisten gewählt. Na, hab ich auch, das hab ich doch auch. Aber man muss sich umschauen und nach den Verhältnissen strecken, nicht wahr? Wie die Kost. Ich wäre ja nicht überrascht, wenn die dem nächsten Bankdirektor heiratet. Das können Sie mir glauben, das Mädchen wird's noch weit bringen. Aber die Meier. Das Fräulein Meier. Was hat die denn geschrieben? Es geht ihr nicht gut. Wundert mich nicht. Warum wundert sie das nicht? Na ja, sie ist schon eine etwas außergewöhnliche Frau. Na ja, das stimmt. Da haben Sie wieder einmal recht, Herr Ishiwu. Die hat nicht viel Glück gehabt. Zweitklassige Revuen, zweitklassige Hotels, Ärger mit den Kolleginnen. Ärger? Stellen Sie sich vor, eine Kollegin hat versucht, schreibt sie ihr eine Hutnadel ins Auge zu bohren, aus Eifersucht. Und? Was ist passiert? Na, als sie mit der fertig war, schreibt die Meier, konnte die Kollegin über eine Woche nicht auftreten. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ach, die Holländer, die haben überhaupt keine Kultur. Einen einzigen vornehmen Herrn hat sie kennengelernt, der kein Interesse an den mageren jungen Dingern habe, sondern sie als eine durch und durch weibliche Frau bewundert. Kurz nach 9 Uhr abends begannen sich größere Trupps von Nationalsozialisten am Kurfürstendamm zusammenzurotten. Es handelte sich hierbei offenbar um eine planmäßige Aktion der Hakenkreuzler, die den Zweck haben sollte, das jüdische Neujahrsfest zu stören. Ohne dass die rechtsradikalen Horden anfangs daran gehindert wurden, zogen sie randalierend den Kurfürstendamm entlang. Am schwersten wütete der Mob dort, wo der Konditorei Reimann. Die im Vorgarten stehenden Tische und Stühle wurden demoliert. Ebenso wurde die große Schaufensterscheibe der Konditorei zertrümmert. Fortgesetzt ertönten die Rufe Deutschland erwache und Juda verrecke. Dabei wurden jüdisch aussehende Passanten von jugendlichen Rowdies angepöbelt und teilweise schwer verprügelt. Am bedrohlichsten wurde die Situation, als kurz vor 10 Uhr das jüdische Gotteshaus in der Fasanenstraße geschlossen wurde. Hier hatten sich inzwischen die Haupttrupps der Hakenkreuzler versammelt, die aus der Synagoge kommenden Besucher erwarteten. Als die Massen herausströmten, wurden sie von Krakehler mit wüsten Schmährufen empfangen und auch tätlich angegriffen. Eine größere Anzahl von Nationalsozialisten, die sich im Café Tempo in der Steinmetzstraße versammelt hatten, wurde gestern Abend gegen 7 Uhr von ca. 500 Kommunisten überfallen. Einer Polizeistreife gelang es jedoch, die Demonstranten zu vertreiben. Daraufhin marschierten die Kommunisten vor das nationalsozialistische Lokal Danziger Boske, um dort ihr Unwesen zu wiederholen. Sie schossen zweimal in das Lokal, ohne irgendwelchen Schaden anzurichten. Einige Tage später war er am frühen Abend in der Bülowstraße. Im Sportpalast hatte eine große Nazi-Kundgebung stattgefunden. Wenige Tage zuvor waren die Roten da gewesen. Groups of men and boys were just coming away from it. In their brown or black uniforms. Die drei SA-Leute vor ihm trugen ihre fest eingerollten Nazi-Flaggen über der Schulter wie Gewehre. Die Fahnenstangen hatten metallene Spitzen in Pfeilform. Hallo, ist er das nicht? Plötzlich sahen sie einen Jungen von 17 Klar, oder 18 Jahren, dressed in civilian clothes, der eilig in die entgegengesetzte Richtung ging. Das ist das Kommunistenschwein! Los, ihm nach! Was wollt ihr denn? Au! Wir werden zeigen! Lasst mich los! Hilfe! Polizei! Hilfe! Zu Hilfe! Sie hatten ihn in den Schatten einer Tordurchfahrt gezerrt, wo sie ihn zu Boden traten und mit den Metallspitzen ihrer Fahnenstangen auf ihn einstachen. Schnell weg! Schnell! Die SA-Leute ließen ihr Opfer liegen und drängten sich durch die Menge die Treppen zur Hochbahn hinauf. Einige Rotfrontkämpfer folgten ihnen. Ein Mann liegt zusammengekrümmt in der Ecke wie ein weggeworfener Sack. Sie! Was? Helfen Sie mal! Kommen Sie! Wir müssen ihn aufheben. Er muss sofort ins Krankenhaus. Ich hole ein Taxi und fahre mit. Ist er tot? Er ist nicht tot, aber das Auge ist hin. Genau rein die Spitze. Allerhand, wir kennen wirklich nichts. Schauen Sie nur da hinten, die Polizisten. Alle schwer bewaffnet. Schauen einfach zu. Warum machen die denn nichts? Dergleichen passiert halt heute zu oft. Da schauen die nur noch zu. Und außerdem bin ich mir sicher, auf welcher Seite die stehen. Die meisten von denen jedenfalls. Ah, Christopher. Eine große Ehre. Bernhard, sich. Und leider eine sehr seltene. Ja, es tut mir leid. Ich wollte Sie schon so oft besuchen. Ich weiß auch nicht, warum nichts draus geworden ist. Im September hatte es auf dem Kurfürstendamm heftige gewalttätige Ausschreitungen gegen jüdische Einrichtungen und Passanten gegeben. Die Polizei hatte eingegriffen und Schlimmeres verhindert. Ein Umstand, der nicht weniger über die wahre Situation hinwegtäuscht. Immer wieder hatte er sich daraufhin vorgenommen, Bernhard Landauer zu besuchen. Doch immer war etwas dazwischen gekommen. I thought I had never seen Bernhard looking so ill. His face was pale. Und wirkte abgespannt. Und die Mattigkeit verschwand auch nicht. Even when he smiled. Unter seinen Augen lagen tiefe, fahle Schatten. His hair seemed thinner. Er war 10 Jahre gealtert. Jedenfalls freue ich mich, dass Sie da sind, Christopher. Lassen Sie uns dort in der Ecke Platz nehmen. Serge wird uns ein wenig Champagner bringen. Lassen Sie mich sagen, Sie sehen wirklich aus wie das blühende Leben. Sie übertreiben, Bernhard, Sie übertreiben. Vielen Dank aber. Ich bitte Sie, es ist die Wahrheit. Nichts als die reine Wahrheit. Sie machen sich schon wieder über mich lustig. Kaum, dass ich den Fuß über Ihre Schwelle gesetzt aber habe. Nein, nein, mein lieber Christopher, niemals. Es ist nur so, dass ich Sie ganz einfach beneide. So wie Sie aussehen, müssen Sie ein beneidenswertes Leben führen. Aufregend, vielleicht romantisch, auf jeden Fall interessant. Während ich hier... Ja, zur Abwechslung mal, wie geht es Ihnen? Mir. Ja. Wie ist es Ihnen ergangen? Nun, sagen wir, beklagenswert prosaisch, fürchte ich. Gewiss, es hat auch seine tragikomischen Momente, dieses Leben. Tragikomische Momente? Welche denn? Na ja, den hier zum Beispiel. Das kam heute Morgen mit der Post. Na, lesen Sie. Bernhard Landauer, pass bloß auf. Wir rechnen mit dir und deinem Onkel und allen anderen Saujuden ab. Ihr habt 24 Stunden Zeit, Deutschland zu verlassen, sonst seid ihr dran. Blutrünstig, nicht? Das ist ja unglaublich. Haben Sie einen Verdacht, woher das kommt? Ach, vielleicht von einem entlassenen Mitarbeiter oder von einem Scherzbold oder von einem Verrückten. Oder von einem hitzköpfigen Nazi, der noch zur Schule geht. Und was haben Sie vor? Ja, gar nichts. Sie werden doch sicher die Polizei informieren. Ach, mein lieber Christopher, die Polizei hätte solchen Unfug sehr bald satt. Wir bekommen jede Woche 3 oder 4 solcher Briefe. Aber es kann trotzdem sein, dass dieser hier ernst gemeint ist. Die Nazis schreiben vielleicht wie die Schuljungen, aber sie sind zu allem fähig. Habe ich selbst gesehen. Deshalb sind sie ja so gefährlich. Man lacht über sie und dann ist es irgendwann zu spät. Ich weiß Ihre Besorgnis um mich sehr zu schätzen. Aber mein Leben ist weder für mich noch für andere so wichtig, dass man zu seinem Schutz Gesetzeshüter bemühen sollte. Mein Onkel ist außerdem gerade in Warschau. Ach, kommen Sie, Christopher, lassen Sie uns von anderen Dingen reden. Ja, weil Ihr Onkel gerade in Warschau ist, haben Sie etwas von Natalia gehört? Ja, natürlich. Sie hatten ganz recht mit Ihrer Vermutung auf dem Sommerfest. Natalia hat geheiratet. Ah. Einen jungen französischen Arzt. Ich denke mal, die beiden dürften sehr glücklich sein. Das freut mich wirklich sehr. Nicht wahr? Das ist schön, wenn Freunde glücklich sind. Und noch dazu in einem anderen Land. Was glauben Sie, wie es mit Deutschland weitergeht? Gibt es einen Nazi-Putsch oder eine kommunistische Revolution? Ich sehe, Sie sind so enthusiastisch wie eh und je. Leider scheint mir diese Frage nicht so wichtig zu sein wie Ihnen. Aber ja, es stimmt schon, dass man sich heute für solche Sachen interessieren sollte, ist mir schon klar. Es ist vernünftig. Aber mir kommt das alles ein bisschen unwirklich vor, ein bisschen, bitte seien Sie mir nicht böse, Christopher, trivial. Trivial? Ja, und daran erkenne ich, dass ich mich der Welt entfremde. Das ist natürlich schlimm. Man muss sich den Sinn für die Verhältnismäßigkeit bewahren. Wissen Sie, manchmal sitze ich hier abends allein mit meinen Büchern und Steinfiguren und dann überkommt mich so ein seltsames Gefühl der Unwirklichkeit, als sei das hier mein ganzes Leben. Ja, manchmal habe ich tatsächlich daran gezweifelt, ob unsere Firma, dieses Riesengebäude, das bis unters Dach mit angehäuftem Besitz vollgestopft ist, überhaupt existiert. Und ich sie mir nicht nur einbilde. Und dann hatte ich das unangenehme Gefühl, wie man es manchmal im Traum hat, dass ich selbst gar nicht existiere. Das ist zweifellos sehr morbide und überspannt. Ich will Ihnen etwas gestehen, Christopher. Eines Abends hat mich diese Halluzination von der Nichtexistenz der Firma Landauer so gequält, dass ich zum Telefon gegriffen habe und einen der Nachtwächter unter irgendeinem albernen Vorwand in ein langes Gespräch verwickelt habe, nur um mich zu vergewissern. Verstehen Sie? Glauben Sie nicht auch, ich werde verrückt? Ganz und gar nicht. Das kann schon mal passieren, wenn man überarbeitet ist. Ah, Sie empfehlen mir Urlaub. Einen Monat Italien. Ja, warum nicht? Weil dieses Mittel leider nicht mehr wirkt. Da haben Sie ein schönes Paradox. Das Warenhaus Landauer ist für mich nicht mehr real, aber ich bin mehr denn je sein Sklave. Das ist die Strafe für ein Leben, das dem schnöden Mammon gewidmet ist. Sobald ich aus der Tretmühle herauskomme, bin ich zutiefst unglücklich. Ach, Christopher, lassen Sie sich mein Schicksal eine Warnung sein. Wissen Sie, ich für meinen Teil will bald wirklich nach England zurück. Nein, das ist nicht Ihr Ernst. Doch, ich meine das wirklich. Wann wollen Sie reisen? Ich weiß es noch nicht genau. In ein paar Tagen, Wochen vielleicht. Das höre ich gar nicht gerne. Werden Sie lange bleiben? Ich denke, ja. Vielleicht sehr lange. Das heißt, Sie haben Berlin doch endlich satt? Nein, nein, gar nicht. Ich denke, es ist eher umgekehrt. Berlin hat mich satt. Werden Sie wiederkommen? Doch, ich denke schon. Irgendwann. Ich glaube, Sie werden immer wieder nach Berlin zurückkommen, Christopher. Irgendwie gehören Sie hierher. Vielleicht haben Sie recht. Merkwürdig, wie manche Menschen an einen bestimmten Ort gehören. Vor allem, wenn sie nicht von dort stammen. Als ich zum ersten Mal in China war, habe ich mich dort ganz zu Hause gefühlt. Das war mir zuvor noch nirgends passiert. Wenn ich sterbe, wird mein Geist vielleicht nach Peking geweht. Besser wäre es, wenn Sie Ihren Körper von der Eisenbahn dorthin wehen ließen. Und zwar so bald wie möglich. Na gut, ich werde Ihren Rat befolgen. Aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens müssen Sie mitkommen Und zweitens reisen wir noch heute Abend ab. Ist das Ihr Ernst? Allerdings. Ach, wie schade. Ich wäre gern mitgekommen. Doch leider Gottes beläuft sich mein ganzer Reichtum auf 150 Mark. Sie sind natürlich mein Gast. Ach, Bernhard, wie großartig. Das. Ja? Wir bleiben ein paar Tage in Warschau, wegen der Visa. Ja. Dann weiter nach Moskau und mit der transsibirischen Eisenbahn. Also mit, ja? Ja, selbstverständlich. Heute Abend. Heute Abend geht es leider nicht. Ich muss erst meine Sachen aus der Wäscherei holen. Wie wäre es morgen? Morgen ist es zu spät. So ein Pech. Ja, nicht wahr? Beim Abschied lachten beide immer noch. Perhaps I'm slow at jokes. At any rate, it took me nearly 18 months to see the point of this one. Zu begreifen, dass es sich um Bernhards letztes, gewagtestes und zynischstes Experiment mit ihnen beiden handelte. For now I am certain that his offer was perfectly serious. 3 Tage nach seinem Besuch bei Bernhard rief Sally bei ihm an und ja, sie hallo? Verabredeten sich. Kannst du gleich vorbeikommen, Chris? Es ist sehr wichtig. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Und außerdem möchtest du ein bisschen Geld verdienen, Darling? Natürlich. Famos! Dann komm schnell vorbei. Er rief Bernhard noch einmal an. Das tut mir leid. Herr Landauer ist für längere Zeit geschäftlich verreist. Darling. Hallo, Sally. Gut, dass du da bist. Sally war wie bei seinem ersten Besuch in ihrer neuen Wohnung allein. Diesmal trug sie einen flauschigen Morgenmantel und war ganz außer Atem. Hör zu. Ein Bekannter von mir will eine Zeitung gründen. Sie soll furchtbar anspruchsvoll und künstlerisch werden. Mit jeder Menge totschicker, moderner Fotos, Tintenfässer und auf dem Kopf stehender Mädchenporträts. Du kennst das ja. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Genau. Die Sache ist die. Jede Nummer wird ein bestimmtes Land behandeln, mit Artikeln über Sitten und Bräuche und so weiter. Mhm. Und als erstes Land kommt England dran. Sie wollen, dass ich etwas über das englische Mädchen schreibe. Ich habe natürlich nicht die leiseste Ahnung, was ich schreiben soll. Und da dachte ich... Ich soll. Richtig? Ach, Darling, du verstehst mich eben. Hast du eine Zigarette für mich? Ja, warte. Hier. Danke. Ja, ich dachte, du könntest den Artikel unter meinem Namen schreiben und das Geld kassieren. Ich möchte den Herausgeber einfach nicht enttäuschen. Er kann mir später vielleicht mal sehr nützlich sein. Na schön, na schön. Ich will es versuchen. Fabelhaft. Bis wann brauchst du den Text? Weißt du, Darling, das ist es eben. Ich brauche ihn jetzt gleich. Sonst hat es gar keinen Zweck, weil ich ihn schon vor 4 Tagen versprochen habe und ihn heute Abend unbedingt abgeben muss. Oh, das ist rasch. Er braucht ja nicht sehr lang zu sein. Ungefähr 500 Wörter? Na gut, ich werde mein Bestes tun. Gut, ganz wunderbar. Setz dich, wohin du magst. Ich nehme jetzt mein Bad. Eine Dreiviertelstunde später kam Sally, nun völlig angekleidet, wieder in das Wohnzimmer der Wohnung, die sie gemeinsam mit ihrer Freundin bewohnte. Sie nahm das Manuskript und begann aufmerksam zu lesen. Tut mir leid, Chris. Das geht nicht. Nein? Warum? Natürlich vom literarischen Standpunkt aus ist es sehr gut und so. Ja, also, was dann? Es ist überhaupt nicht flott genug. Der Mann will etwas ganz anderes haben. Tja, das tut mir leid, Sally. Ich habe mein Bestes getan. Aber der Journalismus ist nun mal nicht mein Fach. Ja, gewiss. So ein Mist. Du meine Güte. Natürlich. Ich weiß, wen ich fragen kann. Warum bin ich da nicht sofort drauf gekommen? Umgehend lief sie zum Telefon und rief einen ihrer Bekannten an. Sie erklärte ihm kurz die Situation und legte dann den Hörer triumphierend auf. Fabelhaft. Er macht es sofort. Wer? Kurt Rosenthal. Wer bitte? Was? Sag mal, den kennst du nicht? Ich dachte, du interessierst dich für Filme. Kurt Rosenthal, das ist überhaupt der fabelhafteste von allen jungen Drehbuchautoren. Er verdient ein Heidengeld. Ach so? Natürlich tut er es nur mir zu gefallen. Er sagt, er wird es beim Rasieren jetzt gleich seiner Sekretärin diktieren und dann anschließend dem Redakteur in die Wohnung schicken lassen. Ach, er ist einfach fabelhaft. Und du bist sicher, dass es das ist, was der Redakteur haben will? Natürlich. Kurt ist einfach ein Genie. Er kann einfach alles. Gerade schreibt er in seiner Freizeit einen Roman. Er hat so furchtbar viel um die Ohren, dass er ihn nur beim Frühstück diktieren kann. Neulich hat er mir die ersten Kapitel gezeigt. Ich sage dir, das ist bei weitem der beste Roman, den ich je gelesen habe. Ehrlich. Ach ja? Solche Schriftsteller bewundere ich. Er ist furchtbar ehrgeizig und arbeitet die ganze Zeit. Und er kann alles. Alles, was du willst. Drehbücher, Romane, Stücke, Gedichte, Werbung. Oh, Werbung. Aber er bildet sich rein gar nichts darauf ein. Nicht wie diese jungen Männer, die nach ihrem ersten Buch anfangen, über Kunst zu reden und sich für die großartigsten Schriftsteller der Welt halten. Oh. Die machen mich ganz krank. Ach, seit wann hast du denn so eine schlechte Meinung von mir, Sally? Ich habe gar keine schlechte Meinung von dir. Also, nicht direkt, ich meine... Ich mache dich nur krank? Nein. Ich weiß auch nicht. Also, irgendwie hast du dich verändert. Wie denn? Schwer zu sagen, Darling. Na bitte, nur raus damit. Also, du hast so gar keine Energie. Du willst es zu nichts bringen. Du bist so ein Dilettant. Weißt du, das ärgert mich richtig. Tut mir leid. Vergiss nicht, dass ich eine Frau bin, Christopher. Alle Frauen wünschen sich, dass die Männer stark und entschlossen sind und Karriere machen. Frauen sind gerne mütterlich und beschützen einen Mann da, wo er schwach ist. Aber er muss auch eine starke Seite haben, die sie respektieren können. Wenn dir also je etwas an einer Frau liegen sollte, dann rate ich dir, lass dir nicht anmerken, dass du gar keinen Ehrgeiz hast. Sonst wird sie dich irgendwann verachten. Danke, ich verstehe. Nach diesem Grundsatz suchst du dir also deine Freunde aus, ja? Deine neuen Freunde. Hör mal, es ist sehr billig von dir, über meine neuen Freunde herzuziehen, nur weil sie Sinn fürs Geschäft haben. Die haben Geld, weil sie dafür gearbeitet haben. Du hältst dich wohl für was Besseres, was? Ja, Sally, wenn du mich so fragst. Wenn die so sind, wie ich sie mir vorstelle, ja, dann ja. Ja, na bitte, Christopher, das ist typisch von dir. Das ärgert mich so an dir. Du bist eingebildet und faul. Wenn du so etwas behauptest, musst du es auch beweisen. Was, wie beweist man denn, dass man besser ist als andere? Im Übrigen habe ich das gar nicht behauptet. Das ist eine Geschmacksfrage. Du sagst darüber hinaus, ich hätte mich verändert. Ich habe ganz ehrlich gesagt das Gleiche von dir gedacht. Ach ja. Vielleicht hast du recht. Oder vielleicht haben wir uns beide gar nicht verändert. Vielleicht sehen wir uns inzwischen einfach nur so, wie wir wirklich sind. Wir sind ja in vielerlei Hinsicht schrecklich verschieden. Das ist mir auch schon aufgefallen. Könnte es sein. Also, ich meine, nein, ich glaube, wir haben uns vielleicht ein bisschen auseinandergelebt. Ja, vielleicht. Aber müssen wir uns deswegen streiten? Natürlich nicht, Darling. Weißt du, es hat keinen Zweck, wenn ich versuche, mich zu entschuldigen oder irgendetwas zu erklären. Manchmal bin ich eben so. Aber du magst mich doch noch, Chris, Darling. Ja. Ja, gewiss, Sally. Ich mag dich immer noch. Und du bist mir nicht böse wegen Kurt und dem, was ich über die Schriftsteller gesagt habe? Nein. Ich glaube nicht. Chris, Darling, da bin ich aber froh. Die Welt am Morgen, Welt am Abend! Menschenauflauf vor dem Uferpalast am Zoo! Sensationserfolg von Fritz Langs! Eine Stadt sucht einen Mörder! Die Welt am Abend, Welt am Abend! Du willst also damit sagen, du morden musst? Immer, immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber und verfolgt mich. Ich will davon, von mir selber davonlaufen, aber ich kann nicht! Kann mir nicht entkommen, muss den Weg gehen, den es mich jagt, muss rennen. Und mit mir rennen die Gespenster von Müttern und Kindern. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da, immer, immer, immer. Nur nicht, nicht tue, wenn ich. Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Das heißt also, dass er morden muss. Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet, dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schadfeuer. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch muss weg. Ja, das können Sie nicht machen. Meine Herren, dazu haben Sie kein Recht. Das geht zu weit, das geht nicht. Niemand gibt Ihnen das Recht, das Laut zu Fresse, du! Sonst setzt es mal klar. Als sie am nächsten Morgen die Bülowstraße hinunterging, plünderten die Nazis gerade ein kleines Buchgeschäft. Der Buchhändler ist bekannt für seine liberale, pazifistische Haltung. Sie waren mit einem Lastwagen gekommen, auf den sie die Bücher warfen. Der Lastwagenfahrer las der umherstehenden Menge spöttisch die Buchtitel vor. Sternstunden der Menschheit, Stefan 2. Sternstunden der Menschheit, von einem Juden ausgerechnet. Unverschämt, was die sich einbilden. Hier hört, nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Also wirklich, auf Ideen kommen die Leute. Ich verwahre mich dagegen. Wenn der nationalsozialistischen Bewegung der Vorwurf gemacht wird, sie habe Hindenburg im Stich gelassen. Nein! Hindenburg hat die Sache seiner ehemaligen Wähler im Stich gelassen. Die Juden der Berliner Asphaltpresse heben heute den Feldmarschall auf den Schild. Es sind dieselben Juden und Sozialdemokraten, die im Jahre 1925 den Generalfeldmarschall mit Übeln von Spott und Hohn übergossen. Gelobt von der Berliner Asphaltpresse! Gelobt von der Partei der Deserteure! Herr Abgeordneter Goebbels, Sie haben eine im Hause anwesende Partei, Partei der Deserteure genannt. Das ist meine Drückeberger, das wird nicht beleidigen. Herr Abgeordneter Goebbels, dass in der Partei, auf die Sie hingewiesen haben, eine ganze Menge Kriegsteilnehmer und Kriegsverletzte sind. Ich nehme deshalb an, dass Sie diese Beschuldigung zurücknehmen werden. Es gibt unter uns Nationalsozialisten Wort, das bisher immer noch seine Richtigkeit erwies. Sage mir, wer dich lobt, und ich sage dir, wer du bist. Wie er es Bernhard Landauer angekündigt hatte, reiste er für eine Weile zurück nach England und kehrte erst im Sommer 1932 zurück. Von Sally hörte er nichts mehr. Und auch nicht von Bernhard Landauer. Eine ganze Weile blieb er gleichwohl noch in Berlin, lernte neue Menschen kennen, Kommunisten, Journalisten, jüdische Schriftsteller, mit denen er Freundschaft schloss. Er traf alte Bekannte wie Fritz Wendel und Bobby, der immer noch bei Fräulein Schröder wohnte, aber in Ungnade gefallen war. Er gab viele Unterrichtsstunden und hatte viele Schüler. Im Winter 1932 wurde es sehr kalt. The dead cold grips the town in utter silence. Eine Stille wie an einem drückend heißen Sommertag zur Mittagszeit. Outside in the night. Hinter den letzten neuen Wohnblöcken aus Beton, wo die Straßen in froststarren Kleingartensiedlungen enden. The Prussian plains. Die weite Ebene Preußens. In dieser Nacht spürte man sie um sich herum. Sie kroch in die Stadt hinein wie die endlose Öde eines unheimlichen Ozeans. Berlin is a city with two centers. Die Zusammenballung teurer Hotels, Bars, Kinos und Geschäfte rund um die Gedächtniskirche. A sparkling nucleus of light. Wie ein falscher Diamant im schäbigen Zwielicht der Stadt. Und auf der anderen Seite das selbstbewusste Zentrum der Stadt. The buildings round the unter den Linden, carefully arranged. Als weitläufiges Sammelsurium von Stelen. Copies of copies. Behaupten sie die Würde der Hauptstadt. Parliament, a couple of museums, a state bank, a cathedral, an opera, a dozen embassies, a triumphal arch. Das Brandenburger Tor. Nothing has been forgotten. And they are all so pompous. So very correct. Doch das eigentliche Herz Berlins ist ein kleiner, feuchter, dunkler Wald, der Tiergarten. Um diese Jahreszeit trieb die Kälte die Bauernjungen allmählich aus ihren kleinen, ungeschützten Dörfern aus der Umgebung in die Stadt, wo sie nach Essen und Arbeit Ausschau hielten. Aber die Stadt, die so einladend zu leuchten und zu glühen schien, war kalt, grausam und tot. Ihre Wärme war ein Trugbild, an illusion, eine Fata Morgana. Of the winter desert. Die Kälte vertrieb die Jungen aus den Straßen. Into the wood, which is its cruel heart. And there, They cower on benches to starve and freeze and dream of their faraway cottage stoves. Ach, Ishiwo, ich hasse diesen Winter, das ist so kalt. Was bleibt mir anderes übrig, als hier so eingemummelt rumzusitzen? Alle sind sie weg. Aber Bobby ist doch noch da. Na, der soll sich bloß nicht trauen, mir unter die Augen zu treten. Nee, das mit der Kostet habe ich dem eigentlich nie verziehen. Das war nicht anständig. Und außerdem schuldet der mir die Miete. Es wird halt immer schwieriger mit den Engagements. Ja, stimmt, aber trotzdem. Ist das Fräulein Meier noch in Holland? Ja, und ich fürchte, die wird da bleiben bei diesem reichen alten Mann. Das ist zu vermuten. Obwohl ihre Partei, die Nationalsozialisten, jetzt doch immer mehr die Oberhand gewinnt. Ich will Ihnen mal was sagen, Herr Ishiwo. Ich habe im November wieder die Kommunisten gewählt, jawohl. Aber manchmal denke ich, dass das doch falsch war. Vielleicht wird das mit dem Hitler ja doch alles besser. Das nächste Mal mache ich das vielleicht anders, wer weiß. Haben Sie denn was von Fräulein Bauls gehört? Nein, nie wieder. Ich habe einmal eine Postkarte aus Paris bekommen, mit herzallerliebsten Grüßen. Und noch eine wenig später aus Rom, auf der sie einen ausführlichen Brief ankündigte, aber den hat sie nie geschrieben. Ich weiß nicht, wo sie ist und wie es ihr geht. Schade, wirklich schade. Sie wären so ein schönes Paar gewesen. Und jetzt wollen Sie mich auch verlassen, Herr Ishiwo? Ich muss, Fräulein Schröder. Ich kann hier nicht mehr bleiben. Morgen reise ich zurück. Ich komme nur noch einmal im Frühjahr, um die letzten Sachen abzuholen. Dann werde ich Berlin endgültig und für immer verlassen. Nie wieder finde ich so einen Herrn wie Sie, Herr Ishiwo. Immer so pünktlich mit der Miete. Ich weiß ja nicht, warum Sie auf einmal alle unbedingt aus Berlin weg wollen. Deutsche Rundfunkhörer, wenn ich heute für meine Landsleute Mittler sein soll zwischen dem Geschehen in der Reichshauptstadt, so muss ich mich immer wieder fragen, wie geschah das alles? Nur weil ein Mann aufstand, der eine Bewegung schuf, die sich wie eine Welle über ganz Deutschland ausbreitete, vom Süden nach dem Norden, nach dem Osten und nach dem Westen. Es ist immer wieder darüber gesprochen worden und es besteht die Gefahr, dass man sich wiederholt. Aber, deutsche Volksgenossen, es ist keine Gefahr, dass wir uns wiederholen. Es kann gar nicht oft genug betont werden, damit auch diejenigen, die heute noch fernstehen, endlich zu uns finden und endlich sich damit vertraut machen, dass wir in einem neuen Deutschland leben. Wein ich, lach ich, träum ich, wach ich. Heut weiß ich nicht, was ich tu. Wo ich gehe, wo ich stehe, lachen die Menschen mir zu. Heut werden alle Märchen wahr, heut wird mir eines klar. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ist zu schön, um wahr zu sein. So wie ein Wunder fällt auf uns nieder, vom Paradies ein goldner Schein. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ist vielleicht nur Träumerei, das kann das Leben nur einmal geben. Vielleicht ist's morgen schon vorbei. Das kann das Leben nur einmal geben. Denn jeder Frühling hat nur einen Mai. Haben Sie auch Palatschinken? Da muss ich fragen. Aber die Torte ist gut. Ich hab gedacht, wir probieren ein echtes tschechisches Bier. Stimmt, was haben Sie? Was Sie wollen. Budvar, Gambrinus, Pluschowice, Mestan und Branik. Ich probiere das Budvar. Sie auch? Gut. Als er im Mai 1933 noch einmal nach Berlin reiste, um seine letzten Sachen zu holen, nahm er den Weg über Prag. And it was there, sitting one afternoon alone, that I heard indirectly my last news of the Landauer family. Immer wieder hatte er vergeblich bei Bernhard Landauer vorgesprochen oder versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Immer hatte es geheißen, er sei geschäftlich unterwegs und würde sich sicher bald melden. Sagen Sie, kennen Sie eigentlich Landauer? Landauer in Berlin? Na, freilich. Früher habe ich viel Geschäfte mit denen gemacht. Schöner Laden, teuer. Hat schon Zeitung gelesen? Nein, habe ich nicht. Da stand was über Bernhard Landauer drin. Ach was? Moment. Bernhard? Das muss der Sohn sein, oder? Der Neffe, glaube ich. Weiß es aber nicht genau. Ja, und was stand da jetzt? Gestorben ist er, der Landauer. Na sowas, sagen Sie doch nur. Herzschlag. Herzschlag? Das gibt's häufig zurzeit in Deutschland. Na, man darf aber auch nicht alles glauben, was so in die Gazetten steht. Also wenn man eine Kugel im Herzen hat, dann kriegt, glaube ich, jeder einen Herzschlag. Diese Nazis. Die meinen's wirklich ernst, ich sag's ihnen. Die schmeißen die Juden raus aus Deutschland. Allesamt raus. Klingt nicht gut. Konzentrationslager, da stecken sie die rein, lassen sie alles Mögliche unterschreiben und dann kriegen die einen Herzschlag. Schlecht fürs Geschäft. Na, sie sagen's. Schlecht fürs Geschäft. Man kann sich ja auf nichts mehr verlassen. Na, vielleicht ist der, mit dem er ein Geschäft macht, morgen schon eine Leiche. Was ist mit dem alten Landauer? Dem geht's gut. Der ist viel zu gerissen. Er ist in Paris. Hat schon wieder was Neues angefangen. Na, der ist für die viel zu schlau. Today the sun is brilliantly shining. It is quite mild and warm. I go out for my last morning walk without an overcoat or hat. Die Sonne schien und Hitler herrschte über die Stadt. Fräulein Schröder sprach nur noch ehrfürchtig vom Führer und hatte sich akklimatisiert. Sie folgt einem Naturgesetz. Wie ein Tier, das sich ein Winterfell wachsen lässt. Tausende wie Fräulein Schröder würden sich akklimatisieren. Sie mussten ja weiter in der Stadt leben, ganz gleich, welche Regierung an der Macht war. The sun shines. And dozens of my friends and pupils are in prison. Possibly dead. Oder wurden in diesem Moment vielleicht zu Tode gefoltert? Die Klarsichtigen, die Entschlossenen, die Heldenhaften. They recognized and accepted the risks. I catch sight of my face in the mirror of a shop, and I'm horrified to see that I'm smiling. You can't help smiling. In such beautiful weather. Die Straßenbahnen fuhren die Kleiststraße hinauf und hinunter wie eh und je. Die Straßenbahnen, die Menschen auf der Straße, die Kuppel auf der Hochbahnstation Nollendorfplatz. All dem war etwas seltsam Vertrautes zu eigen. Es ähnelte frappierend dem normalen, erfreulichen Anblick von einst. Like a very good photograph. I am a camera. With its shutter open, quite passive, recording, not thinking. No. Even now, I can't altogether believe that any of this has really happened. Leb wohl, Berlin. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Christopher Isherwood. Dritter Teil. Die Sprecherinnen und Sprecher waren Erzähler Mathieu Carrière, Isherwood Christopher Nell, Sally Bowles Laura Mehr, Fräulein Schröder Barbara Philipp, Natalia Landauer Luzi Heinze, Fräulein Meier, Daniela Kiefer, Bernhard Landauer, Matthias Buntschuh. In weiteren Rollen Thomas Arnold, Katharina Bach, Margarita Breitkreiz, Martin Engler, Johanna Griebel, Florentin Groll, Patrick Güldenberg, Peter Keitzer, Udo Kroschwald, Felix von Manteuffel, Maria Melz, Vanja Müß, Manolo Palmer, Friedhelm Tock, Christoph Pütthoff, Franziska Trögner und Alexander Wächter. Besetzung: Arne Köhler und Leon Hase. Wortaufnahme: Alexander Notny. Musikproduktion: Axel Gutzler und Mike Weißzack. Montage und Mischung der Gesamtproduktion: André Buscharepp, Julia Kümmel und Ursula Potyra. Regieassistenz: Miriam Brandt, Cordula Dickmeis und Leon Hase. Musik: HR Big Band. Musikalische Leitung und Komposition: Jörg Achim Keller. Regie: Leonhard Koppelmann. Produktion: Hessischer Rundfunk 2019. Redaktion: Hans Sarkowitsch.